Für die Sowjetunion gilt gegenwärtig, was Antonio Gramsci, der undogmatische marxistische Theoretiker, Gründungsmitglied der italienischen KP, vor Jahrzehnten, wenn auch in einem anderen Zusammenhang, gesagt hat. Das Alte will nicht sterben. Und das Neue kann noch nicht geboren werden. In dieser Situation ist die Sowjetunion in eine Identitätskrise geraten. Hochrangige Parteiideologen sprechen dem Sowjetsystem den sozialistischen Charakter ab. Andere halten daran fest, dass in der Stalin-Ära bereits die Grundlagen des Sozialismus geschaffen wurden. In diesem Wirrwarr ertönt immer wieder der Ruf nach einer Rückkehr zu Lenin. Doch dieser Ruf ist jetzt nicht zum ersten Mal zu vernehmen. Er war schon zu Zeiten Chruschtschows zu hören. So sagte der damalige Parteichef 1961 auf dem 22. Parteitag: Genossen, die Wiederherstellung und Fortentwicklung der leninschen Normen des Parteilebens und der leninschen Leitungsprinzipien war in der Rechenschaftsperiode eine der wichtigsten Seiten des Wirkens unserer Partei. Fast 3 Jahrzehnte danach will die KPdSU neuerlich zu den Grundsätzen Lenins zurückkehren. So schrieb die Pravda im vergangenen Jahr: Wir müssen so schnell wie möglich das leninsche Wesen des Sozialismus wiederherstellen, ihn von den Überlagerungen und Deformationen reinigen und davon befreien, was die Gesellschaft gelähmt und verhindert hat, das Potenzial des Sozialismus in vollem Maße zu realisieren. Der namhafte sowjetische Publizist Fjodor Bolatsky in der Literaturnaja Gazeta: Wir durchdenken unsere Auffassung vom Sozialismus neu. Das tun wir, um erstens zu Lenin zurückzukehren und das stalinische Erbe zu überwinden und zweitens die Interessen und Bestrebungen des sowjetischen Volkes zum Ausdruck zu bringen. Auch Michail Gorbatschow bewegt sich in seinem Buch Perestroika auf dieser Linie. Die Rückbesinnung auf Lenin hat Partei und Gesellschaft in ihren Versuchen außerordentlich beflügelt, Erklärungen und Antworten auf die neu aufgeworfenen Fragen zu finden. Zweifellos hatte Lenin mit seinen Vorstellungen von einer sozialistischen Gesellschaft anderes im Sinn, als dann unter Stalin Wirklichkeit wurde. Gewiss schwebte ihm auch ein Sozialismus à la Brezhnev nicht gerade als erstrebenswerte Gesellschaft vor. Hinzu kommen Lenins Charaktereigenschaften, sein Verzeihenkönnen bei anderen Auffassungen seiner Genossen, seine persönliche Bescheidenheit und die Anteilnahme am Schicksal seiner Mitarbeiter. In dem Theaterstück Lenins Tod hat der DDR-Autor Volker Braun eine überlieferte und für Lenins Verhalten typische Episode festgehalten. Lenin liegt im Krankenbett und fragt den aus Deutschland herbeigeholten Arzt, Professor Dr. Ottfried Förster: Wir können Deutsch sprechen. Sind Sie wohlauf? Sie können hier nicht liegen. Das Zimmer ist hygienisch völlig unzureichend. Es ist hier sehr gut. Sie werden unseren Anweisungen folgen. Und sind gut untergebracht? Ich? Der Todkranke, sprechbehinderte Lenin, in einem winzigen dunklen Zimmer untergebracht, sorgt sich um das Wohlbefinden seines Arztes. Aber nicht nur seine Bescheidenheit, auch seine an Besessenheit grenzende Zielstrebigkeit, die Überzeugungskraft, mit der er seine Visionen vermitteln konnte, und nicht zuletzt seine fundierten marxistischen Kenntnisse hoben ihn weit über das Niveau so mancher anderer sozialistischer Führerpersönlichkeiten jener Zeit. Kein Wunder, dass Lenin auch außerhalb der russischen Arbeiterbewegung, sogar wenn man mit seinen Ansichten nicht übereinstimmte, Achtung und Anerkennung fand. Johannes R. Becher hat Lenins Bedeutung in Verse gefasst. In der Vertonung von Hans Eisler singt Ernst Busch: Lenin! Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die Blitze waren. Sie kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Brot. Und Lenins Worte wurden Armeen gegen die Hungersnot. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Worten, die wurden Maschinen. Wurden Traktoren, wurden Häuser, Bohrtürme und Minen. Wurden Elektrizität, Hämmer in den Betrieben. Siehen unauslöschbar, Schrift in allen Herzen geschrieben. Siehen unauslöschbar, Schrift in allen Herzen geschrieben. Der Ruf zurück zu Lenin ist gewiss verständlich, vor allem im Hinblick auf die jüngsten Enthüllungen über die in der Stalin-Ära begangenen Verbrechen, deren Umfang und deren Bestialität alle bisherigen Berichte, seien es nun solche aus westlicher Quelle oder aus Chruschtschows Geheimbericht auf dem 20. Parteitag der KPdSU, weit in den Schatten stellen. Die Frage, der die sowjetische Geschichtsschreibung nicht wird ausweichen können, lautet indessen: Wie konnte es dazu kommen und welche von Lenin geschaffenen Gelegenheiten fand Stalin bereits vor, als er daran ging, seine Schreckensherrschaft zu errichten? Auf einem Symposium zum Thema Glasnost und Perestroika, an dem bekannte sowjetische Ideologen, westliche Sowjetologen und exilierte Sowjetbürger teilnahmen und das im November 1988 in Barcelona stattfand, lehnte der Schriftsteller Andrei Sinjavski den Slogan von einer Rückkehr zu Lenin kategorisch ab. Sinjavski, der wegen seiner unter dem Pseudonym Abram Terz erschienenen kritischen Erzählungen 1965 in einem spektakulären Prozess zu 7 Jahren Lagerhaft verurteilt worden war, meinte in Barcelona, es sei schließlich Lenin gewesen, der seinerzeit den sogenannten Roten Terror gegen politische Gegner angeordnet habe. Indessen hat nicht nur der Stalinismus, sondern auch Lenins Roter Terror seine Vorgeschichte. Diese begann, als Lenin in der im Exil herausgegebenen Parteizeitschrift Iskra sowie in der Studie Was tun seine Theorie von der Rolle der Partei veröffentlichte. Nach seinem Tod ist immer wieder behauptet worden, Lenin habe die Lehre von Karl Marx und Friedrich Engels weiterentwickelt. Was die Rolle der Partei angeht, trifft das jedenfalls nicht zu. Im Gegenteil, Lenins Auffassung widerspricht den Äußerungen der beiden Klassiker zu diesem Thema geradezu diametral. Bereits in ihrem 1847-48 verfassten kommunistischen Manifest schreiben Marx und Engels der Partei eine eher bescheidene Rolle zu. Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den anderen Arbeiterparteien. Jahre später präzisiert Engels in einem Brief an Ferdinand Freiligrath seinen Standpunkt. Unter Partei verstand ich die Partei im großen historischen Sinn. Die Partei sollte keine straffe Organisation haben und keine Kaderpartei sein. In einem Brief an Johann Philipp Becker geht Engels mit den Vorstellungen seiner deutschen Freunde ins Gericht, wenn er schreibt: Den strammen Gehorsam, den die alte, für diesen Zweck gewählte Parteileitung fordern konnte, können sie nicht fordern und auch nicht durchsetzen. Je loser die Organisation jetzt dem Anschein nach ist, desto fester ist sie in Wirklichkeit. Mit Genugtuung stellte Engels in einem Aufsatz im Jahre 1877 fest, dass es innerhalb der internationalen Arbeiterbewegung unterschiedliche Meinungen gibt und keine für alle verbindliche ideologische Orientierung. Es gibt eine Fülle verschiedener Auffassungen bei den Arbeitern der einzelnen Länder und sogar innerhalb der einzelnen Länder selbst. Aber es gibt keine Sekten mehr, keine Ansprüche auf dogmatische Orthodoxie und doktrinäre Obergewalt. Keine dogmatische Orthodoxie und keine doktrinäre Obergewalt also. Aber auch keinen Kadavergehorsam gegenüber der Parteiführung. Im Februar 1891 schrieb Engels an Karl Kautsky: Und dass die Leute endlich einmal aufhören, die Parteibeamten, ihre eigenen Diener mit den ewigen Glacé-Handschuhen anzufassen und vor ihnen wie vor unfehlbaren Bürokraten gehorsamst statt kritisch dazustehen, ist auch wichtig. Kein Wunder, dass Marx und Engels keine Lust verspürten, einer Partei anzugehören. Über eine solche Vorstellung äußerte sich Engels in einem mit 13. Februar 1851 datierten Brief an Marx sarkastisch: Wie passen Leute wie wir, die offizielle Stellungen fliehen wie die Pest, in eine Partei? Was soll uns, die wir auf die Popularität spucken, die wir an uns selbst irre werden, wenn wir populär zu werden anfangen, eine Partei? Das heißt eine Bande von Eseln, die auf uns schwört, weil sie uns für ihresgleichen hält. Wenn Marx und insbesondere Engels die Rolle der Partei eher begrenzt auffassten, so hat das seine tieferen Gründe. Für beide war der Reifegrad einer Gesellschaft die unabdingbare Voraussetzung ihrer Umgestaltung, aber nicht eine Partei. Eine Revolution sollte weder das Werk einer Verschwörung noch das einer Partei sein. Marx 1878 in einem Interview für die Zeitung The Chicago Tribune: Revolutionen werden nicht von einer Partei gemacht, sondern von der ganzen Nation. Lenin sah es indessen genau umgekehrt. Er sah in der Partei das entscheidende Instrument für das Machen einer Revolution. Deshalb sollte die Partei auch völlig ihren bisherigen Charakter ändern und zu einer Elitegruppe von Berufsrevolutionären werden, deren Aufgabe es war, eine Revolution herbeizuführen und sie zu leiten. Sie hatte stets eine führende Rolle zu spielen. In Was tun? Fasste Lenin 1902 seine Vorstellungen in dem prägnanten Satz zusammen. Gibt uns eine Organisation von Revolutionären und wir werden Russland aus den Angeln heben. Bei der Herausbildung seiner Parteitheorie spielte interessanterweise Karl Kautsky eine entscheidende Rolle, jener österreichische Sozialdemokrat, den Lenin Jahre später auf das Erbittertste bekämpfte. Kautsky hatte um die Jahrhundertwende die These vertreten, das Proletariat sei nicht in der Lage, selbst ein sozialistisches Bewusstsein zu entwickeln. In der Zeitschrift der Sozialdemokratie, Die Neue Zeit, schrieb er: Das moderne sozialistische Bewusstsein kann nur entstehen aufgrund tiefer wissenschaftlicher Einsicht. In der Tat bildet die heutige ökonomische Wissenschaft ebenso eine Vorbedingung sozialistischer Produktion wie etwa die heutige Technik. Nur kann das Proletariat beim besten Willen die eine ebenso wenig schaffen wie die andere. Sie entstehen beide aus dem heutigen gesellschaftlichen Prozess. Der Träger der Wissenschaft ist aber nicht das Proletariat, sondern die bürgerliche Intelligenz. Diese These Kautskys wurde von Lenin übernommen. Beide stellten sich jedoch nicht die Frage, ob eine Klasse, die nicht fähig ist, ein ihr gemäßes Bewusstsein hervorzubringen, als Revolutionär, also als Träger einer neuen Gesellschaftsordnung angesehen werden kann, ob sie tatsächlich in einem antagonistischen Gegensatz zum herrschenden System steht und nicht doch in dasselbe integrierbar ist. Lenin genügte Kautskys These, um seine Vorstellungen über eine Partei von neuem Typus zu untermauern. Da das Proletariat also nicht fähig sei, ein sozialistisches Bewusstsein zu entwickeln, müsse dieses von außen in die Arbeiterschaft hineingetragen werden. Natürlich von jenen, die gerade wegen ihrer bürgerlichen Herkunft und ihrer wissenschaftlichen Bildung allein dafür geeignet sind. Diese Arbeiterschaft, die von sich aus nur in gewerkschaftlichen Kategorien denken und handeln könne, müsse nicht nur mit den sozialistischen Zielen vertraut gemacht, sondern auch davon überzeugt werden, dass sie zu ihrer Erkämpfung einer straffen Führung durch Berufsrevolutionäre bedürfe. Diese von Lenin entwickelte Parteitheorie war es schließlich, die zur Spaltung der russischen Sozialdemokratie und letztlich auch der internationalen Arbeiterbewegung führte. Die folgenden anderthalb Jahrzehnte waren von erbittert geführten Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern Lenins, den Bolschewiki und den Menschewiki, gekennzeichnet. Stets sah sich Lenin auch von Funktionären unter Beschuss genommen, die links von den Menschewiki standen, so etwa von Rosa Luxemburg. Als Lenin 1904 nochmals seine Auffassung über die Rolle der Partei darlegte, stieß er bei Rosa Luxemburg auf entschiedene Ablehnung. In ihrem Aufsatz »Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie« schrieb sie: »Die Auffassung, die hier in eindringlicher und erschöpfender Weise ihren Ausdruck gefunden hat, ist die eines rücksichtslosen Zentralismus.« In einem anderen Aufsatz meinte Rosa Luxemburg: »Fehltritte, die eine wirkliche Arbeiterbewegung begeht, sind geschichtlich unermesslich fruchtbarer und wertvoller als die Unfehlbarkeit des allerbesten Zentralkomitees.« Der verschwörerische Zentralismus, von dem Rosa Luxemburg ebenfalls sprach, sollte Lenin indessen dazu befähigen, 1917 in Russland die Macht zu ergreifen. Damit schien er gegenüber seinen Kritikern recht behalten zu haben. Denn nirgendwo in der Welt hatten die Sozialisten die Macht ergreifen können, weil nirgendwo eine solche Elitepartei, wie Lenin sie geschaffen hatte, existierte. Das Wunder, in dem rückständigen Russland mit seiner zahlenmäßig schwachen Arbeiterschaft gesiegt zu haben, war ausschließlich dem Bestehen einer solchen Partei vom neuen Typus zuzuschreiben. Allein mit ihrer Hilfe konnte es Lenin gelingen, eine Revolution zu machen. Jetzt hast du die Macht, Prolet. Deine Faust schreibt das Gesetz und die rote Fahne weht auf dem Haus des Staatssowjets. Arm vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik, tot den Weißen und der Läusebrut. Vorwärts, vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik, tot den Weißen und der weißen Läuse. Kämpfer im Haarhaus, Kämpfer mit dem roten Stern. Wenn zerquetscht ist jede Laus, die da dient den alten Herrn. Arm vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik, tot den Weiß und der Läuse Brut. Vorwärts, vorwärts, vorwärts, Bolschewik, gegen Hunger, Dreck und Blut, für Sowjet und Republik, tot den Weißen und der Weißen Läuse Brut. Die Partei Neuen Typs war zum Angelpunkt der Geschichte geworden. Wer ihre Rolle nicht begriffen hatte, der hatte nichts begriffen. Das von Lenin geschaffene Instrument sollte seine führende Rolle jedoch nicht nur bei der Vorbereitung und Leitung der Revolution ausüben, sondern auch bei der Gestaltung der neuen Gesellschaft. Doch diese neue Gesellschaft konnte sich, wie Lenin meinte, nur behaupten, wenn sie isoliert blieb, wenn auch andere Länder seinen Weg gingen. Auf sie hatte er seine ganze Hoffnung gesetzt. Sozialismus? In dem rückständigen Russland? Lenin wusste, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit ist. Kurz vor dem Ausbruch der Februarrevolution schrieb er: Für den Sozialismus sind nur die fortgeschrittenen Länder des Westens und Nordamerikas reif. Das Wort nur ist in Lenins Schrift unterstrichen. Und er ergänzt, dass der Sozialismus nur in jenen Ländern möglich ist, die die Entwicklungsstufe des fortgeschrittenen Kapitalismus erreicht haben. Wenn er, dessen ungeachtet, auf eine Machtergreifung hinarbeitete, dann in der Gewissheit, dass eben in jenen hochentwickelten kapitalistischen Ländern eine Revolution ausbrechen würde. Dass in diesen Staaten eine solche Elitepartei, wie er sie in Russland geschaffen und als Voraussetzung einer Revolution bezeichnet hatte, weit und breit nicht existierte, verdrängte er offensichtlich. Lenins Rechnung ging nicht auf. Die Weltrevolution fand nicht statt. Die Sowjetunion verdankt ihre Geburt somit einer katastrophalen Fehleinschätzung Lenins. Und Sowjetrussland geriet in weltweite Isolierung. Wie immer man Zahlen bewerten mag, feststeht, was Lenin 1921 auf dem 10. Parteitag den Delegierten unmissverständlich klargemacht hat. Bei uns ist das Proletariat nicht nur in der Minderheit, sondern in der verschwindenden Minderheit. Wie konnte Lenin glauben, gestützt auf diese verschwindende Minderheit, die alte These von Marx und Engels von der Diktatur des Proletariats in die Tat umzusetzen? Er entwickelte, weil er diese Unmöglichkeit erkannte, die Theorie von der Diktatur des Proletariats und der armen Bauernschaft. Doch die Wahlen zur konstituierenden Versammlung, die am 12. November 1917 stattfanden, ergaben für die Bolschewiki nur 25%. Die überwiegende Mehrheit der Bauern hatte die Sozialrevolutionäre gewählt, die mit 62% der abgegebenen Stimmen weit vor allen anderen Parteien lagen. Lenin ließ daraufhin die konstituierende Versammlung auseinanderjagen. Als sich später herausstellte, dass die Bolschewiki auch auf dem zweiten ordentlichen Kongress der Bauernsowjets vom 26. November 1917 katastrophal in der Minderheit geblieben und die Sozialrevolutionäre wieder zur weitaus stärksten Fraktion geworden waren, ordnete Lenin die Zusammenlegung der Arbeiter- und der Bauernsowjets an, sodass das für ihn ungünstige Bild verschleiert werden konnte. Die Arbeiter eine verschwindende Minderheit also und die armen Bauern größtenteils bei den Sozialrevolutionären. Von einer Diktatur des Proletariats konnte nicht die Rede sein, weder in der Art wie Marx und Engels, noch in der modifizierten Form, wie Lenin sie verstanden hatte. Was übrig blieb, war die Diktatur der Partei. Lenin hat daraus auch kein Hehl gemacht. Auf dem 10. Parteitag erklärte er: Nach 2,5 Jahren Sowjetmacht sind wir vor der ganzen Welt aufgetreten und haben in der Kommunistischen Internationale erklärt, dass die Diktatur des Proletariats nicht anders als durch die Kommunistische Partei möglich ist. Die Diktatur der Partei entwickelte sich allerdings bald zur Diktatur des Zentralkomitees, später des Politbüros und schließlich zur Schreckensherrschaft eines einzigen Mannes. Ein wesentlicher Meilenstein auf diesem Weg war der 10. Parteitag, der im März 1921 in Moskau stattfand. Die miserablen wirtschaftlichen Verhältnisse veranlassten Lenin, einen Schritt zurückzutun. Und so beschloss der Parteitag die neue ökonomische Politik, kurz NÖP, oder NEP genannt, die der Privatwirtschaft wieder mehr Spielraum gewährte. Die Unzufriedenheit im Land war groß und in der Partei selbst bildeten sich oppositionelle Gruppen, allen voran die sogenannte Arbeiteropposition. Bislang war in der Partei eine verhältnismäßig freie Diskussion möglich gewesen. Nun aber, angesichts der angespannten Situation im Lande, wollte Lenin damit Schluss machen. Auf seinen Antrag hin verfügte der Parteitag das Verbot jeglicher Fraktionstätigkeit. Es ging aber nicht nur darum, Fraktionen nicht mehr zuzulassen. Auch jede Opposition gegen die Parteiführung sollte verhindert werden. Auch wenn sie keine organisierte Form angenommen hatte. Dazu Lenin auf dem Parteitag: Wir brauchen jetzt keine Opposition, Genossen. Und ich denke, der Parteitag wird diese Schlussfolgerung ziehen müssen, dass es jetzt mit der Opposition zu Ende sein, ein für allemal aus sein muss, dass wir jetzt der Opposition müde sind. In einem dem Parteitag von Lenin unterbreiteten Resolutionsentwurf heißt es: Es ist notwendig, dass alle klassenbewussten Arbeiter die Schädlichkeit und Unzulässigkeit jeder wie immer gearteten Fraktionsbildung klar erkennen. Der Parteitag erklärt daher ausnahmslos alle Gruppen, die sich auf der einen oder anderen Plattform gebildet haben, für aufgelöst, beziehungsweise ordnet ihre sofortige Auflösung an. Die Nichtausführung dieses Parteitagsbeschlusses hat unbedingt und sofort den Ausschluss aus der Partei nach sich zu ziehen. Ein verhängnisvoller Beschluss, der später schwerwiegende Folgen zeitigen sollte. In jenen ersten Jahren nach dem geglückten Umsturz hatte es Lenin freilich nicht nur mit innerparteilichen Problemen zu tun. Nicht geringeres Kopfzerbrechen bereiteten ihm die Vorgänge außerhalb Sowjetrusslands. Da war vor allem das Ausbleiben der Revolution im Westen, auf die er, wie er einmal sagte, alles gesetzt hatte. In 1919 stampft Lenin die Kommunistische Internationale aus dem Boden, damit auch in den kapitalistischen Ländern Parteien nach seinen Vorstellungen geschaffen werden. Im Gegensatz zu seinen Versicherungen, ein Export der Revolution käme nicht in Frage, entsandte er Generäle und hohe Parteifunktionäre, so den bekannten Karl Radek, nach Deutschland, um dort die Revolution anzufachen. Wie sehr ihm das Problem unter den Nägeln brannte, versuchte Lenin den Delegierten des Dritten Weltkongresses der Kommunistischen Internationale im Juli 1921 klarzumachen: Entweder sofort oder zumindest sehr rasch wird die Revolution in den kapitalistisch entwickelten Ländern kommen, oder aber wir müssen zugrunde gehen. Um dieses Zugrundegehen möglichst zu vermeiden, musste Lenin sich um bessere Kontakte zu den wichtigsten Ländern bemühen. Dies war jedoch nicht so leicht. Der Bürgerkrieg, die militärische Intervention zahlreicher Staaten in Sowjetrussland und nicht zuletzt die Versuche Moskaus, die Revolution trotz aller Beteuerungen dennoch zu exportieren, standen einer Annäherung im Weg. Lenins Bemühungen um ein Arrangement mit den westlichen Ländern ist später als Konzept der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten verschiedener Gesellschaftsordnung hochstilisiert worden. In Wahrheit benötigte der von allen Seiten Bedrängte dringend eine, wie er es immer wieder nannte, Atempause. Diese wollte er zur Konsolidierung der Wirtschaft und zur Stärkung der Sowjetmacht nutzen. Sein Ziel war aber nach wie vor, den Kapitalismus auch in den westlichen Staaten zu beseitigen. Darin sah er in Wahrheit die einzige Möglichkeit, in Sowjetrussland die Macht der Kommunisten, die Macht der Partei zu sichern. Mit unwahrscheinlicher Offenheit legte Lenin im Dezember 1920 seine Strategie anhand des Friedensabkommens von Brest-Litowsk vor einer Aktivistenversammlung der Moskauer Parteiorganisation dar. Das Beispiel des Brester Friedens hat uns viel gelehrt. Gegenwärtig stehen wir zwischen zwei Feinden. Ist es unmöglich, sie beide zu besiegen, so muss man es verstehen, seine Kräfte so zu gruppieren, dass die beiden miteinander in Streit geraten. Denn wenn zwei Diebe sich streiten, ist der Ehrliche der lachende Dritte. Sobald wir aber stark genug sind, den gesamten Kapitalismus niederzuwerfen, werden wir ihn sofort an der Gurgel packen. Unsere Kräfte wachsen, und zwar sehr rasch. Das war keine einmalige Entgleisung Lenins. Bereits 1915 schrieb er über ein erstmals von Kommunisten beherrschtes Land: Das siegreiche Proletariat dieses Landes würde sich nach Enteignung der Kapitalisten und nach Organisierung der sozialistischen Produktion im eigenen Land übrigens der kapitalistischen Welt entgegenstellen, würde die unterdrückten Klassen der anderen Länder auf seine Seite ziehen, in diesen Ländern den Aufstand gegen die Kapitalisten entfachen und notfalls sogar mit Waffengewalt gegen die Ausbeuterklassen und ihre Staaten vorgehen. Von friedlicher Koexistenz, also keine Rede. Lenins Konzept erwies sich als Wunschtraum, ebenso wie seine Vorhersage von der bevorstehenden Weltrevolution. Dennoch gab er die Hoffnung nicht auf. Der Tag des Aufstandes des Weltproletariats werde mit Sicherheit kommen, entsprach doch eine solche Einschätzung der von Marx und Engels entdeckten historischen Gesetzmäßigkeit. Bis zu diesem Tag aber hatte sich die Sowjetmacht zu behaupten. Eine verschwindende Minderheit, so schätzte Lenin die russische Arbeiterschaft ein, hätte sich nicht gegen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen können, wäre da nicht die Partei und deren Führung gewesen. Doch das Politbüro bedurfte gewisser Hilfsmittel, neuer Gesetze, eines anderen Gerichtswesens und einer gut funktionierenden Polizei, um sich an der Macht zu halten. Diese konnte jedoch nur gesichert werden, wenn rigoros gegen alle Feinde des Sowjetsystems vorgegangen würde. In der Broschüre »Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht« schrieb Lenin 1918: Es wäre die größte Dummheit und der unsinnigste Utopismus, wollte man annehmen, dass der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ohne Zwang und ohne Diktatur möglich ist. Mit den ehemaligen Ausbeutern, den Elementen der Zersetzung, den Raudis, musste gründlich aufgeräumt werden. Dazu Lenin: Um damit fertig zu werden, braucht man Zeit. Und braucht man eine eiserne Hand. Wichtig war Lenin aber auch die strengste Einheit des Willens. In seiner Broschüre stellte er die Frage, wie diese Einheit gesichert werden könnte. Die Antwort: Durch die Unterordnung des Willens von Tausenden unter den Willen eines Einzelnen. Wenige Wochen später erklärte Lenin auf einer Sitzung des gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees: Wir brauchen physische Gewalt, da wir die Diktatur errichten. Wir wenden Gewalt gegen die Ausbeuter an. Und jeden, der das nicht begreift, stoßen wir voll Verachtung von uns. Es waren indessen nicht allein die Ausbeuter, die Lenins eiserne Hand zu spüren bekommen sollten. Auch Arbeiter, so die roten Matrosen von Kronstadt, Funktionäre, die einst mit Lenin in derselben Partei gewirkt hatten, die Menschewiki, aber auch Sozialrevolutionäre und Angehörige der verschiedensten Gesellschaftsschichten machten bald mit physischer Gewalt Bekanntschaft. Im Dezember 1917, nur wenige Wochen nach dem Oktoberumsturz, wurde die allrussische außerordentliche Kommission zur Bekämpfung der Konterrevolution und Sabotage, abgekürzt Tscheka, gegründet. Das war die Vorläuferin der GPU, des NKWD und des KGB. In dem von Lenin im Namen des Rates der Volkskommissare unterzeichneten Dekret wird die Verfolgung und Bestrafung aller Akte der Konterrevolution und der Sabotage, ungeachtet ihrer Ursachen, als eine der Aufgaben der Tscheka genannt. Eine andere war die Vorbereitung von Maßnahmen, um die Konterrevolution zu zerbrechen. Zur selben Zeit ließ Lenin auch alle Gerichtsbehörden auflösen und alle Gesetze außer Kraft setzen, die den Dekreten der Sowjets, der Regierung oder den Programmen der Bolschewiki und der Sozialrevolutionäre, mit denen Lenin anfangs noch zusammenarbeitete, widersprachen. Zwei Jahre später beschloss das allrussische Zentralexekutivkomitee der Sowjets, ein Vorläufer des späteren Obersten Sowjet, die Errichtung von Konzentrationslagern. Wie Alexander Solschenizin in seinem Archipel Gulag berichtet, mussten in jeder Gouvernementsstadt sowie in einigen Landkreisen Zwangsarbeitslager geschaffen werden. Jedes Lager sollte mindestens 300 Personen aufnehmen. Die Partei war nun gerüstet, ihre Macht bis zum Ausbruch der Weltrevolution gegen alle Feinde, Widersacher oder Unzufriedene zu behaupten. Zu den Unzufriedenen zählten auch breite Schichten der Arbeiterschaft. Die schlechte Ernährungslage, Wohnungsnot, die unzulängliche Versorgung mit den einfachsten Dingen des täglichen Bedarfs, aber auch die Gewaltmaßnahmen der neuen Herren im Kreml zerstörten allmählich ihre Illusionen. In der Partei entstand eine Arbeiteropposition unter der Führung der bekannten Funktionäre Alexander Schljapnikow und Alexandra Kollontai. In der alten kommunistischen Hochburg Kronstadt, einem Vorort von Petrograd, erhoben sich Arbeiter und Matrosen gegen die Herrschaft der Bolschewiki. Lenin und Trotzki gaben Befehl, den Aufstand niederzuschlagen. So manche der roten Matrosen, wie sie genannt worden waren, unter ihnen zahlreiche Mitglieder der Bolschewiki, mochten in den Tagen der Erhebung das alte Kampflied der russischen Arbeiterbewegung gesungen haben. Die blutige Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes durch Einheiten der Roten Armee war gewiss die spektakulärste Gewaltmaßnahme des kommunistischen Regimes. Daneben liefen die Verhaftungen, Geiselnahmen und die Unterdrückung der Presse. Bald nach dem Attentat, das die Sozialrevolutionärin Fanny Kaplan im August 1918 auf Lenin verübt hatte, wurde in Moskau ein Dekret über den sogenannten Roten Terror erlassen, das auch Massenerschießungen vorsah. Der Volkskommissar für das Justizwesen, Isaac Steinberg, einer der linken Sozialrevolutionäre, die mit den Bolschewiki kurzfristig zusammengearbeitet hatten, protestierte bei Lenin gegen die Massenerschießungen. Was die Tscheker tut, ist Massenmord ohne Gerichtsurteil. Was für einen Zweck hat dann noch das Kommissariat für Justiz? Lassen Sie es offen, ein Kommissariat für soziale Ausrottung umbenennen und weg mit ihm. Darauf Lenin? Das ist genau das, was wir tun sollten. Aber wir können das nicht sagen. Besonders rücksichtslos wurden die Menschewiki verfolgt. Im Januar 1922 schreibt Lenin an Trotzki einen Brief, in dem es heißt: Genosse Trotzki, ich zweifle nicht daran, dass die Menschewiki ihre böswillige Agitation gegenwärtig verstärken und in Zukunft weiter verstärken werden. Deshalb meine ich, dass man sowohl ihre Überwachung als auch die Repressalien ihnen gegenüber verschärfen muss. Wenige Wochen später, Ende März 1922, präzisierte Lenin auf dem 11. Parteitag, wie er sich die Repressalien gegen die Menschewiki vorstellte. Wer den Menschewismus öffentlich manifestiert, den müssen unsere Revolutionsgerichte erschießen lassen. Sonst sind das nicht unsere, sondern wer weiß was für Gerichte. In seiner Arbeit, die Sozialdemokratie Russlands nach dem Jahre 1908, berichtete Theodor Dahn, eine der prominentesten Persönlichkeiten der Menschewiki, über das Schicksal seiner Partei nach der kommunistischen Machtergreifung. Die Entwicklung der russischen Diktatur verschlechterte in außerordentlichem Maße die Lage der Sozialdemokratischen Partei. In den ersten Monaten der bolschewistischen Herrschaft hatte die Partei ihre legale Stellung bewahrt. Unter der Willkürherrschaft der örtlichen Sowjets wurden zahlreiche Mitglieder der Partei den heftigsten Verfolgungen ausgesetzt. Eine Anzahl von ihnen wurde sogar erschossen. Doch das war nur der Anfang. Wie Dahn weiterschreibt, brachte die Einführung der neuen ökonomischen Politik eine drastische Verschärfung der Verfolgungsmaßnahmen mit sich. Sehr bald genügte die formelle Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie, alte Beziehungen zu ihr, der Ausdruck der Sympathie für ihre Tätigkeit, dass die betreffende Person verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und deportiert wurde. In dieser Situation kapitulierten so manche. Andere aber blieben standhaft. Über ihr Los schrieb Theodor Dahn: Sie wurden durch die Verfolgungen gestählt. Und die Folge war, dass sich Tausende von Gefangenen in den Kerkern und Konzentrationslagern auf den Solowjetski-Inseln, in Sustal, in Nordrussland, in Sibirien, in Turkestan und so weiter ansammelten. 1920 gab es bereits 84 Konzentrationslager in Sowjetrussland. Lenins roter Terror hatte sie gefüllt. Zahllose seiner Opfer gingen dort zugrunde. Andere wurden mit oder ohne Gerichtsverfahren einfach erschossen. Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin. Wir stehen und weinen, voll Schmerz, Herz und Sinn. Ihr kämpftet und starbet für kommendes Recht. Wir aber, wir trauern der Zukunft Geschlecht. Einst aber, wenn Freiheit den Menschen erstand und all euer Sehnen Erfüllung fand, dann werden wir künden, wie ihr einst gelebt, zum Höchsten der Menschheit empor nur gestrebt. Wenn sich heute in der Sowjetunion Historiker und Publizisten gegen die von Spitzenfunktionären und einem Teil der Presse vertretenen Forderung nach einem Zurück zu Lenin wenden, dann haben sie guten Grund dazu. Denn Lenin und der Oktoberumsturz von 1917 sind auch in der Zeit von Glasnost, jedenfalls für die Partei, immer noch das große Tabu. Stalin wird zwar verurteilt, über die in seiner Ära begangenen Verbrechen wird offen diskutiert und berichtet. Doch der Frage, wie es dazu hatte kommen können, wird geflissentlich aus dem Weg gegangen. Für manche Bruderparteien der KPdSU indessen sind längst weder Marx noch Engels noch Lenin Heilige, die einer kritischen Aufarbeitung der Geschichte nicht ausgesetzt werden dürften. Von Spitzenfunktionären etwa der italienischen oder der japanischen KP war in den letzten Jahren immerhin zu vernehmen, dass die Lehren der Klassiker für unsere Zeit größtenteils ihre Gültigkeit verloren hätten. Was Lenin allerdings betrifft, so waren es nicht nur seine Lehren, sondern vor allem auch seine Praxis, die Anlass für kritischen Überprüfung sein sollte. Er hatte sich, wie es seiner Theorie entsprach, eine Organisation geschaffen und mit ihr tatsächlich Russland aus den Angeln gehoben. Unter Voraussetzungen freilich, die sich als Illusion erwiesen. Trotz aller Rückschläge klammerte er sich an die Hoffnung auf eine bevorstehende Weltrevolution. Bis dahin sollte die Macht in dem, seinen eigenen Worten nach, für den Sozialismus nicht reifen Russland gehalten werden. Mit allen Mitteln, mit Massenerschießungen und Einkerkerungen. Und mit einem eigenen Instrumentarium, einer willfährigen Justiz und einer der Partei unterstellten Geheimpolizei. All das überließ er jenem Mann, von dem er in seinem berühmten Testament schrieb: Genosse Stalin hat, nachdem er Generalsekretär geworden ist, eine unermessliche Macht in seinen Händen konzentriert. Und ich bin nicht überzeugt, dass er es immer verstehen wird, von dieser Macht vorsichtig genug Gebrauch zu machen. Offensichtlich war Lenin diese Charakterisierung Stalins noch nicht deutlich genug. Zwei Tage später ergänzte er sein Testament wie folgt: Stalin ist zu grob und dieser Mangel, der in unserer Mitte und im Verkehr zwischen uns Kommunisten durchaus erträglich ist, kann in der Funktion des Generalsekretärs nicht geduldet werden. Deshalb schlage ich den Genossen vor, sich zu überlegen, wie man Stalin ablösen könnte. Lenins Warnung kam zu spät, denn Stalin saß bereits fest im Sattel. In dieser Partei, in der eine Opposition nicht geduldet wurde und deren erster Mann Zwang und die Anwendung physischer Gewalt gegenüber Andersdenkenden anordnete, der im Namen der Partei mit eiserner Hand regierte und forderte, dass sich Tausende dem Willen eines Einzelnen unterordnen, In einer solchen Partei war Stalin der Weg zur unumschränkten Macht bereits vorgegeben. In der KPdSU hatte es stets nur wenige Mechanismen gegeben, die Stalin den Aufstieg zur Macht und später den Machtmissbrauch hätten verwehren können. Und was es gab, das hatte Lenin selbst auf dem 10. Parteitag mit dem Verbot jeglicher Opposition und jeder Fraktionstätigkeit abgeschafft. In den letzten Monaten seines Lebens scheinen Lenin ernsthafte Bedenken über die Folgen seiner Politik gekommen zu sein. Seine Warnung vor Stalin und sein Rat, ihn vom Posten des Generalsekretärs zu entfernen, sind nur ein Hinweis dafür. Er selbst hatte zum Beispiel die Besetzung des Freien Georgien durch die Rote Armee gebilligt. Nun aber, da er von unliebsamen Vorkommnissen in Tiflis erfuhr, schrieb er in seinem Testament: Unter diesen Umständen ist es ganz natürlich, dass sich die Freiheit des Austritts aus der Nation, mit der wir uns rechtfertigten, als ein wertloser Fetzen Papier herausstellen wird, der völlig ungeeignet ist, die nicht-russischen Einwohner Russlands vor der Invasion jenes echten Russen zu schützen, des großrussischen Chauvinisten, ja im Grunde Schurken und Gewalttäters, wie es der typische russische Bürokrat ist. Kein Zweifel, dass der verschwindende Prozentsatz sowjetischer und sowjetisierter Arbeiter in diesem Meer des chauvinistischen großrussischen Packs ertrinken wird, wie die Fliege in der Milch. Lenin hatte das nicht gewollt, ebenso wie er den Stalinismus mit all seinen Folgen niemals gewollt hätte. Doch das ist das Schicksal aller gemachten Revolutionen und jener, die glaubten, sie machen zu müssen. In diesem Sinne schrieb Friedrich Engels 1855 warnend an die russische Revolutionärin Vera Sassulitsch: Die Leute, die sich rühmten, eine Revolution gemacht zu haben, haben noch immer am Tag darauf gesehen, dass sie nicht wussten, was sie taten. Dass die gemachte Revolution jener, die sie machen wollten, durchaus nicht ähnlich sah. Sie hörten Zurück zu Lenin, zur Identitätskrise in der Sowjetunion. Ein Feature von Kurt Seliger. Es sprachen Renate Fuhrmann, Bodo Primus, Wolfgang Forrester, Hans-Joachim Kriech, Fritz Stavenhagen, Maria Baring und Peter Lieg. Ton und Technik Ulrich Bührmann und Angelika Bruchhaus. Regie Hans-Peter Klausenitzer. Und das politische Feature der nächsten Woche: Kunst oder Tod. Wir werden siegen. Peter B. Schumann malt ein akustisches Panorama der kubanischen Kultur 30 Jahre nach dem Sieg der Revolution.